Der Präsident der Republik Burundi, Pierre Nkurunziza, richtete der jüngste ein Glückwunsch-Telegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin gratulierte er im Namen der Regierung, Bevölkerung und des Präsidenten der Republik Burundi, Genossen Kim Jong-un, herzlich zum Gründungstag der DVJK. Weiter hoffte er darauf, dass sich die zufriedenstellenden Freundschaftsbeziehungen zwischen der Republik Burundi und der DVJK gemäß den Interessen der Völker beider Länder weiterentwickeln werden. Der burundische Präsident wünschte der DVJK Frieden und Gedeihen und erwies Genossen Kim Jong-un Hochachtung.